was sich die Leute so vorstellen. Jedenfalls ist er da, wo er sein will. Und führen kann man, aber man kann es nicht. Und die Zeichen der Zeit erkennen. Das Übrige ist Routine. Und top. Sicher ist in die Jahre gekommen, aber die Spannkraft, die ist noch voll da. Durchtrainiert, kein Gramm zu viel. Täglich volles Fitnessprogramm. Und dreimal in der Woche auf den Platz. Den Tiger hungrig und darauf kommt's an. Und top. Er ist schnell am Netz. Den Gegner auf dem falschen Bein erwischen, das ist seine Stärke. Und seine Rückhand, die fürchtet jeder. Spielsatz und Sieg für ihn, so muss das sein, sonst wird er fickrig. Und top. Die Lage ist bestens, Weltspitze das Produkt. Der Laden läuft und läuft und schrammt ganz selten. Großwetterlage fantastisch, überall führen, sogar der Osten ist fein. Bloß keine Hast jetzt da, das hat seine Logik und wächst zusammen. Gas geben nur, wenn's unbedingt nötig ist. Tja, wer hätte daran schon gedacht, vor 2 Jahren noch. Privat, wenn man überhaupt davon noch reden kann, privat also Roger, würde der Jüngste sagen. Der ist überhaupt ein Schatz, der Jüngste. Der Älteste ist schon fast oben. Der Mittlere allerdings, nun ja, da hat wohl jeder sein Päckchen zu tragen. Bei seiner zweiten Frau wird er bleiben. Die Freundin, ein Model aus Mailand, ist nur zum Ausgehen, hier und da, und wenn es unbedingt nötig ist. Im Übrigen auch insofern keine Extravaganzen. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann onaniert er einfach mal zwischendurch auf dem Klo, stellt sich dabei den Schlafsaal vor, in seinem alten Internat. Napola. Und top. Nur diese Warze, 2 Finger unterm Herzen. Seine Ärztin meint unbedenklich, aber die wächst, findet er, und das beunruhigt ihn zunehmend. Und albernerweise dieser keltische Zwerg, der am Kiosk, wo er manchmal unregelmäßig natürlich, wegen der Attentatsgefahr und zum Ärger der Bodyguard, Zeitung kauft. Wie der ihn angrinst, 2 Finger dabei und das Herz gedrückt. Gewiss hat ihm der auch diesen Zettel in die Tasche gezaubert. Irgendwie in der Scheiße, die du produzierst, werdet ihr alle ersticken. In Großbuchstaben. Widerlich. Plebejisches Dreckszeugs. Dass es so Typen überhaupt noch gibt. Aber irgendwie auch ein Faszinosum. Dieses Grinsen. 2 Finger dabei und das Herz gedrückt. Da, wo die Warze wächst. Verdammt.